ergötzen. Willst du dich nicht mehr ergötzen an die Netzen? Willst du dich nicht mehr ergötzen an den Netzen? An den Netzen, an den Netzen, an den Netzen, an den Netzen, die der Amor legt, an den Netzen, die der Amor legt, an den Netzen, die der Amor. Amor legt, an den Netzen, die der Amor legt.